Teil 3. In Deutschland hat das Glück keine allzu große Tradition. Wir misstrauen ihm. Die Deutschen haben den eigentümlichen Begriff Weltschmerz erfunden, der sich in andere Sprachen kaum übersetzen lässt. Das Wort Glück hingegen fand erst sehr spät Eingang in unsere Sprache. Jeder fünfte von uns leidet im Laufe seines Lebens mindestens einmal an einer psychischen Störung, die meisten an Angst oder Depression. Mehr als 10.000 Menschen jährlich treibt ein seelisches Leiden gar in den Selbstmord. Bei weitem nicht jeder, der unglücklich ist, leidet an einer seelischen Krankheit. Trotzdem hängen die alltägliche Niedergeschlagenheit und die Depression viel enger zusammen, als man lange Zeit dachte. Beide sind die Konsequenz ähnlicher Vorgänge im Gehirn. Es gilt, gegenzusteuern. Die Epidemie der Depression zeigt, wie dringend wir eine Kultur des Glücks brauchen.